Wissenschaft im Brennpunkt. Der eigentliche Herzinfarkt war im April 2009 und ungefähr anderthalb Monate vorher ging es los, dass ich Schmerzen hatte in beiden Oberarmen, hier drinnen, in den Innenseiten. Gabi Jakobait ist erst Anfang 40, als sich ihr erster Herzinfarkt ankündigt. Die Rechtsanwaltsgehilfin fragt ihren Hausarzt um Rat. Er schickt sie wegen ihrer Beschwerden zum Orthopäden. Und dann bin ich in die Charité gegangen, hingefahren, selber hier in die Notaufnahme und habe gesagt, machen Sie irgendwas, mit mir stimmt irgendwas nicht. Wurde untersucht, wurde nach Hause geschickt mit einer Bestätigung, dass lebensbedrohliche Krankheiten ausgeschlossen werden können. Zwei Tage später wird Gabi Jakobait mit Blaulicht ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hat einen Herzinfarkt. Wäre sie ein Mann, hätten die Ärzte ihre Symptome vermutlich früher erkannt. Anders krank. Die Gendermedizin betont die Unterschiede zwischen Frau und Mann. Von Christine Westerhaus. Der Mann denkt immer gleich Herzinfarkt und die Frau erstmal nicht. Und wenn die Frau dann noch jünger ist, dann denkt weder die Frau noch der Arzt dran. Verena Stangl ist Professorin für molekulare Arterioskleroseforschung an der Berliner Charité. Die leitende Oberärztin hat am Zentrum für Herz-Kreislauf- und Gefäßmedizin eine Sprechstunde etabliert, in der sie vor allem Frauen mit Herzproblemen behandelt. Ihr war aufgefallen, dass weibliche Herzen oft anders krank sind als männliche. Wir haben festgestellt, dass viele Dinge bei Frauen einfach anders sind und dass wir uns oft bei Frauen auch in den Diagnosen vertan haben. Und wir haben gesehen, dass ein Vorurteil, das über Jahre bestanden hat, dass zum Beispiel Frauen viel weniger einen Herzinfarkt bekommen als Männern, zwar richtig ist, aber dass wir hier einen Trend sehen, dass es doch ein bisschen zunimmt und dass bei Frauen sich viele Dinge einfach anders darstellen als bei Männern. Plötzliche heftige Schmerzen im Brustbereich, die in den linken Arm ausstrahlen. Diese Symptome galten lange Zeit als typisch für einen Herzinfarkt. Doch es sind nur typisch männliche Symptome. Viele Frauen klagen oft schon Tage oder Wochen vorher über Nackenschmerzen, Bauchschmerzen, ein Ziehen in beiden Oberarmen oder Übelkeit. Auch bei Gabi Jakobait kündigte sich der Herzinfarkt eher auf eine weibliche Art an. Die wurden dann immer doller, die Schmerzen. Häufiger, erst am Anfang, sag mal einmal die Woche vielleicht. Dann wurde es immer häufiger, immer stärker. Dann kamen zu den Schmerzen noch zu Schmerzen im Hals, bis zum Unterkiefer hoch. Und zum Ende kamen dann noch die Schulter, der Schulterbereich eigentlich mit, vorne und der Rücken. Ich wusste eben nur, mit mir stimmt was nicht. Wusste aber nicht, was. Ich wäre nie im Leben auf einen Herzinfarkt gekommen, nie. Oder aufs Herz gekommen alleine. Gabi Jakobait ist aus der Sicht vieler Ärzte keine typische Kandidatin für einen Herzinfarkt. Sie steht noch vor ihren Wechseljahren und hat dadurch einen natürlichen Schutz durch die körpereigenen Östrogene. Diese weiblichen Geschlechtshormone erweitern die Blutgefäße, senken den Blutdruck und regulieren den Cholesterinspiegel. Männern fehlt dieser natürliche Gefäßschutz und nicht nur deshalb galt der Herzinfarkt lange Zeit als typisch männliche Todesursache. Die Statistiken zeigen jedoch einen Trend, der für Frauen beunruhigend ist. Während Männer inzwischen seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben, steigt die Zahl der weiblichen Todesfälle im Alter zwischen 40 und 55 Jahren sogar an. Weil die Symptome oft nicht erkannt und sie zu spät behandelt werden, sterben Frauen auch häufiger an ihrem ersten Herzinfarkt. Fast doppelt so häufig wie Männer. Zudem bleibt diese Erkrankung bei Frauen häufiger unentdeckt. Dennoch wird der Herzinfarkt als weibliche Todesursache kaum wahrgenommen. Wir haben vor 10 Jahren eine Umfrage gemacht bei 2000 Leuten auf der Straße, 1000 im Westen, 1000 im Osten, das war ganz interessant. Und da waren Fragen dabei zu geschlechtsspezifischen Unterschieden. Und wir haben die Frauen gefragt, wovor hast du am meisten Angst zu versterben? Eine Frage zum Beispiel. Und die Frauen haben gesagt, Brustkrebs oder Krebs. Und wenn sie sich die Statistiken anschauen, versterben viel mehr Frauen am Herzinfarkt als an Krebserkrankungen. Diese falsche Selbsteinschätzung kommt jedoch nicht von ungefähr. Viele Ärzte unterschätzen das Risiko für einen weiblichen Herzinfarkt und auch Pharmafirmen haben Frauen lange ignoriert. Man muss ja sagen, über Jahre, Jahrzehnte sind Studien vor allen Dingen mit Männern durchgeführt worden. In den Studien zur Herzinsuffizienz, zu Bluthochdruck, zu Herzinfarkt ist es vielleicht noch am meisten verständlich, weil Frauen einfach weniger Herzinfarkte bekommen. Aber in allen diesen Studien waren Frauen immer unterrepräsentiert. Und wenn Sie sich Bluthochdruck anschauen, wenn Sie sich Herzinsuffizienz anschauen, ist die Häufigkeit bei Frauen gleich im Vergleich zu Männern. Und warum sind dann weniger eingeschlossen? Also ist einfach ein Nachholbedarf für Frauen da. Diesen Nachholbedarf arbeitet die Gendermedizin seit ein paar Jahren systematisch auf. Im Oktober 2003 gründete die Berliner Charité das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin. Es wird von Vera Regitz-Sagrosek geleitet, die seit 2002 die einzige Professorin für kardiovaskuläre Erkrankungen bei Frauen in Deutschland ist. Die Gendermedizin ist aber keine deutsche Erfindung, erklärt die Herzspezialistin. Ursprünglich stammt die Initiative aus den USA. Da hat es zuerst Erfahrungen mit unterschiedlicher Arzneimittelverträglichkeit bei Männern und Frauen gegeben. Und dann im Jahr 2001 hat dann eines der führenden Institute, das Institute of Medicine, festgestellt, dass tatsächlich sehr viele häufige Erkrankungen, Herzerkrankungen, Depressionen, Osteoporose, rheumatische Erkrankungen, dass die bei Männern und Frauen unterschiedlich verlaufen, dass das noch nicht im ausreichenden Maße in den Lehrbüchern festgehalten ist, dass es aber wichtig ist, wenn man Männer und Frauen bestmöglichst behandeln will, dass man diese Unterschiede kennt und darauf eingeht. In Deutschland und auch in anderen Ländern Europas ist die Situation nicht anders. Schon während des Studiums lernen Mediziner ein verzerrtes Bild des Menschen kennen. Auch das versucht die Gendermedizin zu ändern. Viele Lehrbücher sind noch so geschrieben, als sei der Mensch ein Neutrum. Und dieses Neutrum hat dann aber sehr oft männliche Züge. Vera Regitz-Sagrosek und ihre Kolleginnen haben vor allem das menschliche Herz-Kreislauf-System im Blick. Sie werten zum Beispiel klinische Studien aus, in denen Pharmafirmen die Wirksamkeit bestimmter Arzneimittel testen. Klinische Studien wurden häufig nicht für beide Geschlechter ausgewertet und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass man in einigen wichtigen Herzstudien hinterher festgestellt hat, dass die Frauen, die das Medikament bekamen, vermehrt gestorben sind und die Männer besser überlebt haben und dass das gar nicht aufgefallen ist, da man beide in einen Topf geworfen hat. Und in einer Studie war auch der Anteil an Frauen dann so klein, dass die ganz erhebliche Übersterblichkeit der Frauen einfach nicht aufgefallen ist. Dennoch verschreiben die meisten Ärzte gängige Medikamente für das Herz-Kreislauf-System unabhängig vom Geschlecht ihrer Patienten. Im Fall des Wirkstoffs Digitalis ein fataler Fehler. Eine Studie aus dem Jahr 1997 wies scheinbar nach, dass sich dieser Wirkstoff sowohl bei Männern als auch bei Frauen zur Behandlung der Herzschwäche eignet. An den klinischen Studien hatten 4.500 Männer, aber nur 1.500 Frauen teilgenommen. Erst als die Studie nach Geschlechtern getrennt ausgewertet wurde, zeigte sich, dass die Sterblichkeit in der Frauengruppe größer war. Inzwischen ist auch bekannt, dass manche Arzneimittel im Körper einer Frau langsamer abgebaut werden als beim Mann. Bei Frauen kommt beispielsweise eine bestimmte Form eines Leberenzyms in geringeren Konzentrationen vor, das Medikamente gegen Bluthochdruck abbaut. Daher treten bei ihnen häufiger Nebenwirkungen auf. Arzneimittelhersteller sind erst seit Ende der 90er Jahre verpflichtet, ausreichend Frauen in ihre Studien einzubeziehen. Es ist immer noch so, dass gerade in die kardiovaskulären Studien und in die sehr frühen Arzneimittelstudien zu wenig Frauen eingeschlossen werden, im Moment so 23%, obwohl die doch etwa 40% der Erkrankten in diesen Bereichen darstellen. Also der Frauenanteil ist in vielen Studien einfach immer noch zu niedrig. Die Gründe für dieses Ungleichgewicht sind vor allem praktischer Natur. Die Arzneimittelhersteller wollen ihre Studien möglichst einfach und kostengünstig organisieren. Auch der Contergan-Skandal in den 60er Jahren hat dazu geführt, dass neue Arzneimittel in frühen klinischen Studien nicht an Frauen getestet werden. Damals hat der Wirkstoff Thalidomid bei ungeborenen Missbildungen ausgelöst. Frauen sind komplizierter. Sie haben Hormone, sie haben einen Zyklus. Damit streuen die biologischen Ergebnisse mehr als bei einem reinen Männerkollektiv der Fall wäre. Und dann gab es natürlich, das muss man schon sagen, gerade nach der Thalidomid-Katastrophe ganz erhebliche Vorbehalte, Frauen in Arzneimittelstudien einzuschließen. Man muss sich immer vergewissern, was im Fall einer Schwangerschaft geschehen könnte. Man muss das so gut wie möglich ausschließen. Nur haben wir bei den kardiovaskulären Studien ja häufig ein Durchschnittsalter von 60 und da sind diese Schwangerschaftsprobleme dann in der Regel nicht mehr so groß. Im Tierversuchslabor suchen Vera Regritz-Sagrosek und ihr Team nach geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Ratten und Mäusen. An männlichen und weiblichen Tieren erforschen sie die Reaktionen des Körpers auf einen Herzinfarkt. Und ein ganz schlagender Unterschied ist, dass männliche Mäuse an einem Herzinfarkt sehr viel häufiger sterben als weibliche Mäuse. Nach einem Herzinfarkt kommt es ja dazu, dass ein Stück Gewebe sehr massiv geschädigt wird. Es wandern dann Entzündungszellen ein, die das Gewebe aufweichen. Und diese Entzündungszellen, die setzen sogenannte Mediatoren frei, die dazu führen, dass Bindegewebe aufgeweicht wird. Das soll dann durch anderes Gewebe ersetzt werden. Und das funktioniert offensichtlich anders bei männlichen und weiblichen Herzen. Ob dafür genetische Unterschiede oder aber allein die Geschlechtshormone verantwortlich sind, ist bisher jedoch unklar. Auch das versuchen die Forscher mit Hilfe von Tierversuchen herauszufinden. Wir trainieren Mäuse, wir lassen die im Laufrad laufen. Da sehen wir auch Unterschiede. Die weiblichen Mäuse laufen in der Regel sehr viel mehr als die männlichen Mäuse. Und wenn man da an den Hormonen manipuliert, dann ändert sich dieses plötzlich. Also das ist ganz spannend. Wir machen also diese Tierexperimente und versuchen dann zu verstehen, warum sich das weibliche Herz anders an Belastungen anpasst als das männliche Herz. Vera Regritz-Sagrosek untersucht diese Unterschiede bis ins kleinste Detail. In ihren Labors untersucht sie einzelne Herzmuskelzellen, die von Frauen oder Männern stammen. Auch diese isolierten Zellen reagieren je nach Geschlecht unterschiedlich, wenn man sie durch Sauerstoffmangel oder Dehnung stresst. Männliche Zellen vertragen diese Strapazen deutlich schlechter. Da sehen wir unter anderem, dass männliche Zellen sehr viel schneller ein Selbstmordprogramm aktivieren, das nennt man Apoptose, als weibliche Zellen. Und die Gründe dafür sind auch noch nicht so ganz klar. Man nimmt aber an, dass die männlichen Zellen mehr freie Radikale produzieren, wenn sie Energie produzieren. Und dass diese vermehrten freien Radikale dann die Zellen in den Selbstmord treiben. Die Wirkung neuer Medikamente wird in der Regel zunächst in Zellkulturen getestet. Auch in der Grundlagenforschung setzen Wissenschaftler Zellen ein. Doch das Geschlecht dieser Kulturen spielte bisher kaum eine Rolle, bemängelt Vera Regitz-Sagrosek. Wenn wir Zellen in Kultur haben, ist es ganz wichtig, auch das Geschlecht dieser Zellen zu kennen. Wir versuchen das gerade zu erreichen. Tatsächlich ist es so, dass man bei vielen Zelllinien, die man handelsüblich erwerben kann, bisher gar nicht auf das Geschlecht geachtet hat. Wir denken, dass das ganz dringend notwendig ist, das zu tun. Es gibt sehr viele Tumorzelllinien zum Beispiel im Handel, die ganz unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Und hier würde man vielleicht auch eine größere Klarheit erreichen, wenn man diese Zelllinien mal nach ihrem Geschlecht ordnen würde. Diese Klarheit sucht auch Verena Stangl. Sie hat beobachten können, dass weibliche und männliche Zellen unterschiedlich arbeiten. Im Endothel-Labor der Charité untersucht die Wissenschaftlerin die Arbeitsweise der menschlichen Blutgefäße. Wir schauen halt viel auf die Gefäße. Wir können das am Patienten oder am Menschen messen, die Gefäßfunktion, Endothelfunktion. Die Gefäßfunktion am Unterarm messen und hier einen Hinweis auf die Gefäßschädigung testen. Und wir untersuchen das bis in die Zelle, bis molekularbiologisch, also die Effekte, die bei der Gefäßregulation eine Bedeutung haben. Und neben der Prävention interessiert uns besonders, was passiert bei Frauen und was ist bei Frauen anders. Zum Beispiel Frauen, die rauchen und die Pille nehmen oder bei Diabetikerinnen oder in den verschiedenen Risikokonstellationen. Im Endothelfunktionslabor an der Berliner Charité untersucht die Forscherin Nicoline Jochmann, wie menschliche Blutgefäße auf Stress reagieren. Als Endothel bezeichnen Mediziner die innere Wand der Blutgefäße. Es reguliert die Schnelligkeit, in der das Blut hindurchfließen kann. Dazu produziert das Endothel Substanzen, die den Blutdruck regulieren, zum Beispiel Stickstoffmonoxid oder NO. Hallo. Dürfen wir reinkommen? Bitte schön. Auch alle. Ja. Alles sehr lustig. Schön. Das ist Volker Jochmann und das ist die NOT-Funktionsmessung. Genau. Ihr macht das Hallo. Mal, demonstriert das gerade. Ja. Hallo, sehr schön. Wir zeigen mal die Messung, genau. Wie das ja, wir sind, wen soll man jetzt von euch nehmen? Die Patientin liegt entspannt auf dem Untersuchungstisch. Die Gefäßforscherin Nicoline Jochmann schiebt nun den Ärmel des Pullovers hoch und erklärt die Prozedur. Ja, aber es ist schon ein bisschen weh, ne? Nur mal so. Nicht so schlimm. Geht schon. Nicoline Jochmann wickelt eine Staumanschette um den Oberarm und pumpt sie mit Luft voll. Die Funktion des Endothels wird ähnlich wie der Blutdruck gemessen. Wir messen da ja sozusagen die Weite der Armarterie und machen so eine Provokation. Sie haben die Staumanschette schon um, indem wir sozusagen einen Blutstau da vorne machen und den lösen wir dann nach 5 Minuten, dann saust das Blut da so durch. Und das ist der Scherstress auf die Wand. Und dieser Scherstress, der führt zu einer erhöhten Freisetzung von NO. Und NO ist die Substanz, wenn man sozusagen davon viel freisetzen kann, wird das Gefäß weiter, weniger Freisetzung, weniger weit. Und je mehr es weit wird, umso besser. Im Ultraschall ist zu hören, wie sich der Blutdruck verlangsamt. Es wird gleich, wenn man aufmacht, dann rauscht das richtig so rein. Das soll sich so anhören, ne? Also nicht erschrecken. Dann ganz ruhig liegen bleiben. In 10 Sekunden mache ich auf, ja? 3 Sekunden. Jetzt mache ich auf. Na, das ist völlig normal. So, noch ist das Bild da. Dann sieht es richtig viel größer. Mhm. Und dann speichert man so alle 15 Sekunden immer so 5 Sekunden Clips. Und die kann man dann nach EKG kontrolliert auswerten. Mit dieser Messung untersuchen die Forscherinnen, wie gut die Gefäßwand funktioniert. Desto weiter das Gefäß wird, desto geringer ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zum Beispiel eine Untersuchung, die wir gemacht haben im Zyklus der Frau, die Gefäßfunktion, wie wird die moduliert durch Hormone in Kombination mit Risikofaktoren, um das Risiko der Frau einfach besser zu verstehen. Und das können wir dann halt auch ins Labor tragen und schauen uns das dann auf Zellen an, auf wichtigen Gefäßzellen, wie die reagieren in diesen Situationen. Auf Zellebene haben Verena Stangl und ihre Kolleginnen deutliche Unterschiede herausgefunden. Die männlichen Endothelzellen sind weniger belastbar als die weiblichen. Doch welche Faktoren dafür verantwortlich sind, ist für die Forscherin noch unklar. In Schweden, ein Land, das in Sachen Gleichberechtigung als sehr fortschrittlich gilt, sind Frauen medizinisch häufig ebenfalls schlechter versorgt als Männer. Seit 10 Jahren setzt sich Karin Schenk-Gustafsson dafür ein, dass sich das ändert. Die resolut erscheinende Frau ist Professorin für Kardiologie und hat 2001 das Institut für Gendermedizin am Karolinska-Institut in Stockholm gegründet. Wie ihre deutsche Kollegin Vera Regitz-Zagrosek erforscht die Schwedin medizinische Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Die beiden Wissenschaftlerinnen kennen sich seit langem und arbeiten beide im Vorstand der Internationalen Gesellschaft für Gendermedizin. Schon Anfang der 90er Jahre fiel mir bei meiner Arbeit auf, dass viele medizinische Studien Frauen nicht mit einbezogen. In den medizinischen Lehrbüchern war außerdem zu lesen, dass der Herzinfarkt eine Männerkrankheit sei. Doch wenn ich mich auf der kardiologischen Intensivstation umgesehen habe, war die Hälfte der Patienten weiblich. Das stimmt also nicht. Der Herzinfarkt ist auch bei Frauen eine typische Todesursache und trotzdem hat man sie nicht in die klinischen Studien einbezogen. Als ich dann anfing, das Institut für Gendermedizin aufzubauen, stellte ich fest, dass das nicht nur in der Kardiologie der Fall ist, sondern auch in anderen Bereichen der Medizin. Inzwischen hat Karin Schenk-Gustafsson am Karolinska-Institut ein virtuelles Zentrum für Gendermedizin aufgebaut. Sie koordiniert wissenschaftliche Studien, die an Instituten im ganzen Land geschlechtsspezifische Unterschiede untersuchen. Außerdem kümmert sie sich darum, dass dieses Wissen im medizinischen Alltag ankommt. Zum Beispiel darum, dass die Beschwerden von Frauen genauso ernst genommen werden wie die der Männer. Det var en undersökning från Göteborg som var 2001. In Göteborg wurde vor 10 Jahren eine Untersuchung gemacht, die das Schicksal von 1000 Herzinfarktpatienten verfolgt hat. Die Männer und Frauen hatten wegen Schmerzen in der Brust die Notrufnummer 112 gewählt. Bei männlichen Anrufern kam der Notarzt sofort, bei den Frauen dagegen erst nach 20 Minuten oder sogar erst nach mehreren Stunden. Inzwischen hat sich die Situation für Frauen jedoch etwas verbessert. Manche Kliniken haben sogar ein spezielles Programm entwickelt, mit dem Ärzte durch gezieltere Fragen am Telefon lernen sollen, den Gesundheitszustand von Frauen besser einzuordnen. Solche Änderungen in den schwedischen Krankenhäusern durchzusetzen, war jedoch nicht einfach, erinnert sich Karin Schenk-Gustafsson. Wenn wir unsere Kollegen anfangs darauf hingewiesen haben, dass es bei Frauen deutlich länger dauert, bis sie mit einem Herzinfarkt in die Klinik eingeliefert wurden, war ihnen das sehr lästig. Sie haben auch keine Notwendigkeit gesehen, daran etwas zu ändern und meinten sogar, dass Frauen ja sowieso so lange leben würden. Wir haben aber trotzdem nicht locker gelassen und sehr viel debattiert und inzwischen haben sich die Wartezeiten für Frauen deutlich verkürzt. Insbesondere die Kardiologie ist ein medizinischer Bereich, der sehr von Männern dominiert ist. Auch das könnte ein Grund dafür sein, dass geschlechtsspezifische Unterschiede bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen lange Zeit wenig beachtet wurden. Vi är väldigt få kvinnor i det här yrket. I Sverige är 15% kardiologer som är kvinnor. Jag tror att i Tyskland är det ännu färre kvinnor. Så att vi är en minoritet och då... Es gibt nur sehr wenige Frauen, die in diesem Bereich arbeiten. In Schweden sind es 15% und in Deutschland, glaube ich, noch weniger. Wir kennen die Unterschiede zwischen Frauen und Männern, doch bei den männlichen Kardiologen ist dieses Wissen noch nicht so richtig angekommen. Es ist schade und sehr anstrengend, dass wir sie davon überzeugen müssen, dass die Hälfte ihrer Patienten Frauen sind. Die Kollegen zur Einsicht zu bringen, ist schwieriger als Politiker oder die Allgemeinheit. Jag tycker de är svårare. Kollegorna är svårare än politikerna till exempel och allmänheten. De är väldigt lättare. Karin Schenk-Gustafsson hat auch die Erfahrung gemacht, dass nicht jeder Kollege einsieht, warum sich die Gendermedizin momentan vor allem um die Frauen kümmert. Als wir anfingen, klinische Studien nur mit Frauen zu etablieren, haben viele Kollegen sehr merkwürdig reagiert und mich gefragt, warum ich denn keine Männer untersuche. Aber wir untersuchen die Frauen ja nur deswegen, weil es zu den Männern schon genug Daten gibt. In diese Richtung habe ich wirklich viele Reaktionen bekommen. Wir haben ja auch einen Nachholbedarf bei Frauen. Ich glaube, das ist das Problem, dass die Gendermedizin sich natürlich in einigen Fächern wie der Kardiologie, wo es einfach keine belastbaren Daten für Frauen in vielen Bereichen gibt, einmal damit beschäftigt, diese belastbaren Daten für Frauen zu generieren. Und dadurch sieht das natürlich so aus, als sei das Fach frauenlastig. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist einfach, einen Gleichstand in der Datenlage zu schaffen. Und der ist im Moment absolut nicht gegeben. Und daher arbeiten wir etwas mehr Daten bei Frauen nach. Noch steht die Gendermedizin jedoch erst am Anfang. Je genauer die Forscher hinschauen, desto mehr Unterschiede sehen sie zwischen Männern und Frauen. Diese Wissenslücken sollen nun gestopft werden. Wir sehen eigentlich, was die Geschlechterunterschiede angeht, in allen Bereichen der Medizin großen Aufklärungsbedarf. Im Bereich der Nierenheilkunde gibt es großen Bedarf. Im Bereich der ganzen rheumatischen Erkrankungen, die überwiegend Frauenerkrankungen sind, mit wenigen Ausnahmen gibt es große Unsicherheit über die Mechanismen, die zu diesem Geschlechterungleichgewicht führen. Bei den psychiatrischen Erkrankungen, Depressionen gibt es große Unterschiede. Also wohin Sie auch schauen, finden Sie relativ große Unterschiede. Damit dieses Wissen im Klinikalltag ankommt, kümmern sich die Forscher auch um Fortbildungen für Ärzte und Kurse für Medizinstudenten. Die Gendermedizin nutzt aber nicht nur Patientinnen. Auch männliche Patienten mit vermeintlichen Frauenleiden profitieren von einer geschlechtsspezifischen Behandlung. Man hat häufig das Gefühl, dass Gendermedizin eine Medizin für Frauen ist. Das ist sie nicht. Das ist eine Medizin für Frauen und für Männer. Sehr viele Beckenbrüche bei Männern entstehen, weil eine Osteoporose nicht rechtzeitig diagnostiziert wird. Diese Erkrankung gilt einfach als weiblich und wird bei Männern nicht wirklich wahrgenommen. Es ist auch so, dass eine Depression zum Beispiel als unmännlich gilt. Männer dürfen die nicht zugeben. Mit anderen Worten, wenn wir mal anfangen, uns beide Geschlechter anzuschauen, dann profitieren auch beide. Den Nutzen der Gendermedizin bestreiten nur die wenigsten. Denn der Vergleich zeigt, dass das Geschlecht eines Menschen bei der Behandlung von Krankheiten eine größere Rolle spielt als seine ethnische Zugehörigkeit, der kulturelle Hintergrund oder sein Körpergewicht. Ich glaube, dass sich das weiter sehr gut entwickeln wird, weil der Bedarf sehr groß ist, weil die Ärztinnen und Ärzte sehen, dass sie tatsächlich einen Nutzen haben, wenn sie diese Erkenntnisse anwenden. Das fängt ganz einfach mit der Arzneimitteltherapie an. Das geht weiter damit, dass unterschiedliche diagnostische Verfahren bei Frauen und Männern optimal sein können. Und wenn wir unsere ganze Medizin effizienter gestalten wollen und näher und besser am Patienten orientieren wollen, dann müssen wir einfach auf den individuellen Patienten oder die Patientin eingehen. Und Geschlecht ist ein Faktor, der einer der wichtigsten ist, den wir derzeit haben. Sie hörten Anders krank. Die Gendermedizin betont die Unterschiede zwischen Frau und Mann. Von Christine Westerhaus. Es sprach Daniel Berger. Produktion Heiner Rennebaum. Redaktion Gerd Pasch.